Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. 每日汉语. Hallo, 大家好. Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir uns über das Einkaufen per Telefon unterhalten. Richtig. Und ich habe eine Pizza bestellt. Ich muss also nicht mehr in die Pizzeria gehen. Ein Anruf genügt schon. Richtig. Wiederholen wir doch kurz die Sätze aus der letzten Lektion. Zuerst, 我要订个比萨饼. 我要订个比萨饼. 怎么付钱呢? 怎么付钱呢? Wie soll ich bezahlen? 可以货到付款. Man kann bei Lieferung zahlen. 可以货到付款. 你说一个时间. 你说一个时间. Welche Zeit ist denn der Rest? Sehr gut. Hören wir uns die Unterhaltung der letzten Lektion noch einmal an. 喂,你好,我要订一个比萨饼。大的还是小的? 大的。怎么付钱呢? 可以货到付款。请送到北京大学西门吧。好的。您几点能送到? 你说一个时间。大概... 12点吧. So viel zur Wiederholung. Hier kommt die heutige Lektion. 我想买一件旗袍. 这是什么料子的? 蓝色的好还是黄色的好? 能试试吗? 能打折吗? Wenn ich zurück in meine Heimat komme, möchte ich meiner Mutter ein Qipao mitbringen, ein traditionelles chinesisches Kleid. Dann kannst du zum Verkäufer sagen, 我想买一件旗袍. 我想买一件旗袍. 件, ein Zähleinheitswort für Kleidung. 件. 旗袍. 旗袍. 我想买一件旗袍。我想买一件旗袍。 Ich möchte ein 旗袍 kaufen. 您要买什么衣服? 我想买一件旗袍。Dann interessiert mich natürlich, aus welchem Stoff es gemacht wurde. Man kann sagen, 这是什么料子的? Aus was ist es gemacht? 这是什么料子的? Richtig, 料子, Material. 料子. 这是什么料子的? 这是什么料子的? Aus was ist es gemacht? 这是什么料子的? 真丝的. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich ein blaues oder ein gelbes Kleid kaufen soll. Nun ja, man kann seine Freunde um Rat fragen, zum Beispiel so, 蓝色的好还是黄色的好? 蓝色的好还是黄色的好? 蓝色的, das Blaue. 蓝色的. 还是, oder. 还是. 黄色的. Das Gelbe. 黄色的. 好, 顺. 好. 蓝色的好, 还是黄色的好? Welches ist schöner, das Blaue oder das Gelbe? 蓝色的好, 还是黄色的好? 蓝色的好, 还是黄色的好? 蓝色的更适合您. Nachdem man ein schönes Kleid gefunden hat, möchte man es natürlich gerne anprobieren. Selbstverständlich. Was sagt man das auf Chinesisch? 能试试吗? Kann ich es mal anprobieren? 能试试吗？ 试试 versuchen oder anprobieren. 试试。 能试试吗？ 您穿什么号的？ 中号的。 Das Kleid gefällt mir sehr gut. Ich möchte es kaufen. Mich interessiert nun der Preis und ob es einen Nachlass gibt. Man kann fragen, 能打折吗？ 能打折吗？ 打折 einen Preisnachlass bekommen. 打折。 能打折吗？ 能打折吗？ Gibt es einen Preisnachlass? 多少钱？ 980元。 太贵了，能打折吗？ 可以打九折。 Schön, wir haben viele nützliche Sätze gelernt heute. Wiederholen wir kurz die wichtigsten. 我想买一件旗袍。 我想买一件旗袍。 旗袍。 旗袍。 这是什么料子的？ Aus was ist es gemacht? 这是什么料子的？ 料子 ,material。 料子。 蓝色的好还是黄色的好？ 蓝色的好还是黄色的好？ 蓝色的 ,das blaue。 蓝色的。 黄色的 ,das gelbe。 黄色的。 能试试吗？Kann ich es mal anprobieren? 能试试吗？ 试试 ,anprobieren. 试试。 能打折吗？ Gibt es einen Preisnachlass? 能打折吗？ 打折 ,einen Preisnachlass bekommen. 打折。 Und hier noch die komplette Unterhaltung der heutigen Lektion. 您要买什么衣服？ 我想买一件旗袍，这是什么料子的？ 真丝的。 蓝色的好还是黄色的好？ 蓝色的更适合您。 能试试吗？ 您穿什么号的？ 中号的。多少钱？ 980元。 太贵了，能打折吗？ 可以打九折。 So viel zu den heutigen Dialogen und nun geht es weiter mit den Hinweisen zur chinesischen Kultur. Rot ist eine der bedeutendsten Farben in der chinesischen Kultur. Es symbolisiert Gunst und Glück. Ein Grund, warum vor vielen Häusern während des Frühlingsfestes rote Laternen hängen. Bei Hochzeiten trägt die Braut meist ein rotes Kleid und rote Schuhe und sitzt in einer roten Sänfte. Rot steht zudem für Erfolg. Sollte jemand plötzlich bekannt werden, so nennt man das Zao Hong, auf Deutsch etwa rot werden. Wenn jemand von seinen Vorgesetzten geachtet wird, so bezeichnet man diese Person oft als Hong Ren, als roten Menschen. Und teilt man die Gewinne eines Geschäftes, so nennt man dies Fen Hong, rot teilen. Rot ist zudem ein Symbol für Schönheit. Wenn sich eine Frau zurechtmacht, nennt man das Hong Zhuang, rotes Make-up. In westlichen Kulturen wird Rot jedoch oft mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht und bezieht sich beispielsweise auch auf Feuer, Blut oder Brutalität. Auch steht Rot im Westen für Gefahr und dient als Warnfarbe. So gibt es zum Beispiel die Alarmstufe Rot. Und damit sind wir leider schon wieder am Ende der heutigen Lektion. Natürlich haben wir noch eine Quizfrage für Sie vorbereitet. Wie sagt man, gibt es einen Preisnachlass auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!